ein Grund, auch allein schon als Überschrift oder Referenz für das, was ich hier vortragen will, auf Horkheimers Bemerkung über Wissenschaft und Krise von 1932 zurückzugreifen, ist der, dass Horkheimer damals der erste Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung gewesen, wo diese 10 Thesen von Horkheimer erschienen sind, er auch krank war und das dann nur zu diesen Thesen gebracht hat, die sehr dicht und luzide sind. Das, was ich hier mache, sind auch Thesen, die, glaube ich, nicht so dicht sind, aber vielleicht Denkanstöße geben und die dichte theoretische, analytische Schärfe, wie wir uns jetzt geeinigt haben, die ist dann heute Abend nochmal im Nachschlag bei Heikos Vortrag über die Funktion der bürgerlichen Wissenschaft und Freiheit der Wissenschaft. Der Obertitel Wurstfabrik ist eine kleine Bemerkung von einer kleinen Bemerkung von Marx entnommen aus dem ersten Band des Kapitals. Marx schreibt: Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient. Steht es frei, ein Beispiel außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion zu wählen, so ist ein Schulmeister produktiver Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unternehmers. Dass letzterer sein Kapital in einer Leerfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältnis. Der Begriff des produktiven Arbeiters schließt daher keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt, zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, sondern auch ein spezifisch gesellschaftliches, geschichtlich entstandenes Produktionsverhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwertungsmittel des Kapitals stempelt. Dann der entscheidende Satz, also vorher schon der Vergleich, es ist egal, ob es Kapital in eine Leerfabrik oder Wurstfabrik investiert ist. Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Wir hatten ja eben in der Einleitung schon als vielleicht sogar Ausgangsfrage, was ein bisschen diese Tagung initiiert hat, was treibt einen eigentlich dazu, als junger Mensch meinetwegen über irgendwelche versprochenen Erfolgsaussichten hinaus ein Studium anzufangen, gar ein wissenschaftliches Studium, was ja zur gegenwärtigen Ideologie gehört, ist mit einem Schlagwort seit einigen Jahren belegt, die Kreativität, Creative Class, also die schöpferische Tätigkeit, gerade in so einem Bereich, der viel zu tun hat mit neuen Studienfächern. Man wünscht sich und glaubt eben da auch ein Glück zu finden, produktiver Arbeiter zu sein, gerade in so neuen Formen des wissenschaftlichen Arbeitens. Und da dachte ich, da passt ganz gut, mal darauf hinzuweisen, dass es vielleicht nicht nur für den Kapitalisten gleichgültig ist oder überhaupt für das Kapital gleichgültig ist, ob es in der Leerfabrik oder in der Wurstfabrik angelegt ist, sondern im Prinzip auch für diejenigen, die in irgendeiner Weise glauben, sie würden was mit Wissenschaft zu tun haben oder mit kreativer Tätigkeit, mit Wissenstätigkeit. Eigentlich auch egal ist, ob die Institution, an der sie sind, nun mit Bildung zu tun haben soll oder eigentlich eine Wurstfabrik ist. Horkheimers Bemerkung über Wissenschaft und Krise. Ich gehe da nur auf die ersten 3 Thesen ein, ganz zum Schluss nochmal auf die 10. These. 1932, wie gesagt, wir sind am Vorabend des Nationalsozialismus. Und die Weltwirtschaftskrise ist im vollen Gange eigentlich immer noch und die 20er Jahre, in Deutschland hat man von den goldenen 20ern gesprochen, sind vorbei. Wenn Horkheimer da von Wissenschaft und Krise redet, ist mit Krise was Zweifaches gemeint, nämlich nicht nur die strukturelle ökonomische Krise des Kapitals überhaupt, sondern gerade in Bezug auf Wissenschaften auch das, was die Wissenschaften selbst zu einem Krisenphänomen innerhalb der damals bestehenden gesellschaftlichen Ordnung machen. Horkheimer schreibt in seiner ersten These: Die Wissenschaft wird in der Theorie der Gesellschaft zu den menschlichen Produktivkräften gezählt. Also er bewegt sich ganz in der Terminologie von Marx, und das ist entscheidend, auch glaube ich, überhaupt unseren Begriff erstmal zu haben. Was meinen wir eigentlich mit Wissenschaft? Weil genau dieser Begriff zerfließt eben auch. Marx selber bestimmt eben Wissenschaft auch als Horkheimer schreibt hier menschliche Produktivkraft, kann genauso sagen gesellschaftliche Produktivkraft. Als Bedingung der durchschnittlichen Beweglichkeit des Denkens, die sich in den letzten Jahrhunderten mit ihr entwickelt hat, ferner in Gestalt der einfachen Erkenntnisse über Natur und Menschenwelt, die in den fortgeschrittenen Ländern selbst die Angehörigen der unteren sozialen Schichten mitbekommen, nicht zuletzt als Bestandteil des geistigen Vermögens der Forscher, deren Entdeckung die Form des gesellschaftlichen Lebens entscheidend mitbestimmt, ermöglicht sie das moderne Industriesystem. Also das ist keineswegs lapidar, das ist schon mal sehr entscheidend. Wir haben hier einen Zusammenhang nicht ohnehin zwischen Wissenschaft und gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern ganz explizit zwischen Wissenschaft und Industrialisierungsprozessen, mit Kapitalisierungsprozessen, zumal denen, die seit dem 19. Jahrhundert zu beobachten sind. In verschiedener Weise. Wissenschaft als Produktivkraft. Jetzt heißt es weiter: Insofern sie als ein Mittel zur Hervorbringung gesellschaftlicher Werte, das heißt als Produktionsmethoden formuliert vorliegt, stellt sie auch ein Produktionsmittel dar. Also das ist die marxische Terminologie, Wissenschaft als Produktivkraft, Wissenschaft als Produktionsmittel. Horkheimer selber macht hier aber schon eine Anmerkung, die er vielleicht gar nicht machen will, gewissermaßen deutet er das an, was er später aber aufgreift, indem er nämlich Wissenschaft auch im Hinblick auf Produktionsmethoden bestimmt und das in Zusammenhang bringt mit der Herstellung gesellschaftlicher Werte, verweist er ganz entscheidend auf die Funktion der Wissenschaft als Ideologie, ja, was er in der Marx'schen Theorie immer meint. Nicht Lüge oder irgendwelche Weltvorstellungen, sondern notwendig falsches Bewusstsein. Gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein. Und das heißt, dass gerade im Zusammenhang mit der Entstehung, wie Horkheimer das nennt, des modernen Industriesystems, ein Apparat von Wissenschaften sich auch herausbildet, der rückgekoppelt ist permanent an die entsprechenden Vorstellungen, eben Werte, Ideologeme, die mit dem gesellschaftlichen Bild der Wissenschaften zu tun haben. Die zweite These von Horkheimer. Bisschen länger, ich teile sie. Dass die Wissenschaft als Produktivkraft und Produktionsmittel im Lebensprozess der Gesellschaft eine Rolle spielt, berechtigt keineswegs eine pragmatistische Erkenntnistheorie. Soweit die Fruchtbarkeit einer Erkenntnis bei ihrem Wahrheitsanspruch eine Rolle spielt, ist eine der Wissenschaft immanente Fruchtbarkeit und keine Übereinstimmung mit äußeren Rücksichten zu verstehen. Was heißt das? Schreibt er jetzt nochmal. Die Prüfung der Wahrheit eines Urteils ist etwas anderes als die Prüfung seiner Lebenswichtigkeit. Und weiter, in keinem Fall haben gesellschaftliche Interessen über die Wahrheit zu entscheiden, sondern es gelten Kriterien, die sich im Zusammenhang mit dem theoretischen Fortschritt entwickelt haben. Jetzt könnte man ja sagen, das würde man ja eigentlich von Horkheimer gar nicht erwarten, dass der das schreibt. Er ist doch jemand, der gesellschaftliche Interessen vertritt. Kritische Theorie. Was ich mir so ein bisschen als Leitfrage für die Thesen überlegt habe und somit die Thesen bestimmt oder was ich zur Diskussion stellen will, ich meine, es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen Wissenschaftskritik oder kritischer Wissenschaft und kritischer Theorie. Ich meine, dass allein mit kritischer Wissenschaft noch nicht automatisch so etwas wie kritische Theorie betrieben wird. Beziehungsweise, was der Horkheimers Vorstoß hier ist, ist eigentlich, dass er für die Terminologie der Wissenschaft selber sagt, es gibt eigentlich keine kritische Wissenschaft oder also wenn sie unkritisch ist, ist sie falsch, sondern gemessen daran, was eben nach wissenschaftlichen Kriterien wahr ist und richtig ist, muss sich das aus den Wissenschaften selber ergeben und kann eben nicht nach gesellschaftlichen Konventionen oder wie er sagt hier, nach Lebenswichtigkeit beurteilt werden. Das betrifft aber nur die Resultate beziehungsweise die Methoden, mit denen die Wissenschaften zu ihren Resultaten kommen. Das heißt nicht, dass etwa die Funktion, die Anwendung der Wissenschaft oder überhaupt die Fragestellung als solche nicht durchaus und sehr wohl nach Absichten der Lebenswichtigkeit und dergleichen formuliert werden sollte. Ohnehin können wir ja auch übertragen, es ist ja nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Wissenschaft oder was auch immer für Veranstaltung sich nach der Lebenswichtigkeit orientieren. Die Orientierung bleibt erstmal nach dem Profitmotiv. Und das gilt auch für die Wissenschaft. Also das heißt, Horkheimer macht hier eigentlich ein Feld auf, wo er noch gar nicht berührt die tatsächliche, in letzter Instanz eben vom Profitmotiv abhängige Funktion der Wissenschaft, sondern erstmal versucht, sehr klar, also in einem sehr theoretischen Sinne, zu untersuchen, was charakterisiert eine Wissenschaft als Wissenschaft. Ja, es geht sozusagen nicht um Meinungsmache oder nicht darum zu sagen, wir müssen die Wissenschaft, keine Ahnung, von vornherein politisch bestimmen und dürfen nur das und das forschen oder wenn das rauskommt, ist das falsch, weil das nicht unseren Ideen entspricht und so weiter. Es ist sehr entscheidend und natürlich auch entscheidend vor dem Hintergrund 1932 verschiedenste nicht nur in den Naturwissenschaften natürlich Veränderungen, sondern auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Veränderungsprozesse spielen da rein, Werturteilsstreit, ganze Frage der Objektivität und so weiter. Das ist also der eine Punkt. Jetzt schreibt Horkheimer weiter, zwar verändert sich die Wissenschaft selbst im geschichtlichen Prozess, aber niemals ist der Hinweis auf diese Veränderung ein Argument für die Anwendung anderer Wahrheitskriterien als derjenigen, die dem Stand der Erkenntnis auf der erreichten Entwicklungsstufe angemessen sind. Wenn auch die Wissenschaft in die geschichtliche Dynamik einbezogen ist, darf sie darum doch nicht des ihr eigentümlichen Charakters entkleidet und utilitaristisch missverstanden werden. Freilich führen die Gründe, welche die Ablehnung der pragmatistischen Erkenntnistheorie und des Relativismus überhaupt bedingen, keineswegs zur positivistischen Trennung von Theorie und Praxis. Damit kommt er zum eigentlichen Problem. Ein Problem, was wir auch haben, was wir aber, jetzt kann man sich streiten, seit wann, ich würde sagen eigentlich seit den 80er Jahren, überhaupt nicht mehr auf der Agenda der letztendlich dann doch politischen Problematik oder gesellschaftskritischen Problematik haben, nämlich genau diese Trennung von Theorie und Praxis. Horkheimer, einerseits sind weder Richtung und Methoden der Theorie noch ihr Gegenstand, die Wirklichkeit selbst, von den Menschen unabhängig. Andererseits ist die Wissenschaft ein Faktor des geschichtlichen Prozesses. Die Trennung von Theorie und Praxis ist selbst ein historisches Phänomen. Auch hier kann man ohne weiteres eine Aktualisierung machen, die das Problem eigentlich noch dramatischer darstellt, gerade weil das in seiner Dramatik verschwunden ist, nämlich unter den Bedingungen des heutigen Wissenschaftsbetriebs scheinen wissenschaftliche Arbeitsbereiche, scheint das, was in der Forschung passiert, an Universitäten passiert, wo auch immer, in den Kliniken passiert, in den Instituten passiert, ja gerade etwas zu sein, was diese Differenz von Theorie und Praxis überwunden hat. Also wo die Trennung von Theorie und Praxis überhaupt kein Problem mehr ist. Warum das so ist und diesen Anschein hat, dazu später, beziehungsweise das ist mein Versuch, meine Erklärung in den Thesen im Hinblick auf die gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Krise. Ich habe es eben gesagt, es ist mindestens doppelter Begriff von Krise. Es ist einmal die Krise als Strukturkrise des Kapitalismus, runtergebrochen und auch für dieses Thema, glaube ich, brauchbar gemacht. Die gesellschaftliche Ordnung ist in sich widersprüchlich. Diese Widersprüche sind zum Teil produktive Widersprüche, sie können aber in jedem Fall zwar aufgehoben werden, zu neuen Widersprüchen sich entwickeln, aber nicht so gelöst werden, dass ein innerhalb der Grenzen des Kapitalismus befriedetes System sich ergibt. Wissenschaftlicher Fortschritt suggeriert ja genau das, dass es möglich ist, hier und da gesellschaftliche Widersprüche, die dann in Erscheinung treten, als was auch immer, Katastrophen, Unfälle, kleine Unpässlichkeiten, die man verbessern kann und so weiter. Wissenschaftlicher Fortschritt suggeriert, dass diese Widersprüche gelöst werden können. Das betrifft die zweite Dimension von Krise, die hier wichtig ist, nämlich, dass mit dem tatsächlichen wissenschaftlichen Fortschritt seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, zumal in den Naturwissenschaften, Umbrüchen in den Naturwissenschaften, durchaus auch im Hinblick auf die ganze Herausbildung von Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, die ganzen terminologischen Probleme, die auftauchten, Unterschied zwischen Verstehen und Erklären und so weiter. So ein paar Stichworte sind ja bekannt, irgendwas zwischen Relativitätstheorie und der Unschärferelation und so weiter und so fort. Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, wo einerseits das stimmt, was Horkheimer in der ersten These sagt, die Wissenschaften sind auch etwas, was Gesellschaft in der Weise beeinflusst, dass immer mehr Menschen an ihr Anteil haben. Andererseits wird aber genau das, was die Wissenschaften im Kern charakterisiert, immer fremder für uns. Also das heißt, was die Newton'sche Mechanik bedeutet, auch wenn wir vielleicht so mit dem Fallgesetz nicht unbedingt vertraut sind im mathematisch-physikalischen Sinne, das kann man noch relativ leicht überprüfen. Was aber jetzt für unser Alltagsleben, Entdeckung der Quantenmechanik oder wie dann in den 20er Jahren ja auch erst passiert, die Entdeckung von einer Galaxis und in mehreren Galaxien, was das bedeutet für unser Alltagsleben, entzieht sich zunehmend unserer Erfahrung und das oder Erfahrungsmöglichkeit. Und das bringt die Wissenschaft nicht als Wissenschaft in die Krise, also dass sie daraufhin ihre Thesen überdenken muss, sondern ihre gesellschaftliche Funktion. Und zwar rückgekoppelt mit der gesellschaftlichen Struktur selbst. Das führt zu einer Legitimationskrise. Das heißt, nicht nur ist die Wissenschaft sozusagen im Zugzwang, gesellschaftlich gesehen, sich in irgendeiner Weise profitabel zu erweisen, sondern muss sich gleichzeitig auch immer erklären, was ihre Funktion ist. Aber auch hier ein Widerspruch, der entscheidend ist für die Entwicklung im 20. Jahrhundert. Nämlich, auf der einen Seite hat wissenschaftliche Erkenntnis und Forschung immer weniger mit dem Alltag der Menschen zu tun oder kann immer weniger in diesen übertragen werden. Also natürlich kann ein Physiker zeigen, was auch im Alltag die Relativitätstheorie mit uns zu tun hat. Gleichzeitig wird aber eben dieser Alltag, das, was sich im 20. Jahrhundert als Lebensweisen herausbildet, in den modernen kapitalistischen, spätkapitalistischen Gesellschaften, zunehmend verwissenschaftlicht. Das je individuelle Leben wird verwissenschaftlicht. Dritte These von Horkheimer. In der allgemeinen, also Zitat Horkheimer, in der allgemeinen Wirtschaftskrise erscheint die Wissenschaft als eines der zahlreichen Elemente des gesellschaftlichen Reichtums, der seine Bestimmung nicht erfüllt. Er übertrifft heute bei Weitem den Besitzstand früherer Epochen. Es sind auf der Erde mehr Rohstoffe, mehr Maschinen, mehr geschulte Arbeitskräfte und bessere Produktionsmethoden vorhanden als jemals. Aber sie kommen den Menschen nicht entsprechend zugute. Das ist sozusagen aus Perspektive der kritischen Theorie das, was die Wissenschaft in die Krise bringt. Also nicht nur, dass sie nicht vermitteln kann, warum machen wir das überhaupt, dass wir uns mit irgendwelchen Quanten beschäftigen oder Kleinteilchen beschäftigen, was auch immer, oder Doppler-Effekt oder was ist, was man da alles beforschen kann, Zitronensäurezyklus, sondern selbst da, wo man plausibel machen könnte, was diese Ergebnisse für einen Fortschritt bringen könnten, bringen sie faktisch keinen Fortschritt. Also, gerade wenn man sich um die Jahrhundertwende ansieht, dass, wo es ja auch streitbar ist, ob es wirklich denn darauf zurückzuführen ist, aber dass etwa in der Medizin zahlreiche Verbesserungen da sind durch, also irgendwas zwischen Nutzbarmachung von Röntgen und die bakteriellen Untersuchungen, Virologie und so weiter, ist ja nicht so, dass daraufhin sofort bestimmte Krankheiten verschwinden. Ja, also das heißt, das, was die Wissenschaft leistet, übersetzt sich nicht sofort, sondern es ist abhängig von anderen gesellschaftlichen Interessen. Also ganz banal gesagt, das alte Ideal, wo man sagen kann, der wissenschaftliche Fortschritt ist selbst in einem Modell von Fortschritt drin, wo etwa die Erfindung von Dampfmaschinen und Elektrizität und so weiter zwangsläufig dazu führen wird, zumindest vom ideologischen Versprechen her, eine Gesellschaft zu haben, an der dann auch alle Anteil an diesem Fortschritt haben oder wo eine Gesellschaft entsteht, die insofern fortschrittlich ist, als dass es zum Beispiel für alle ein bedürfnisbefriedigtes Leben gibt. Genau das passiert ja nicht. Ja? Also dieselbe Zeit, in der sich im 20. Jahrhundert die Wissenschaften entwickeln, sind die Zeiten, wo sich letztendlich auch mit Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse Hungerkatastrophen ergeben im nie gekannten Ausmaß, Naturkatastrophen da sind, die zwar Naturkatastrophen bleiben, aber trotzdem in ihren Entstehungsbedingungen oftmals von menschlichen Eingriffen abhängig sind und so weiter. Die Frage ist also, ob hier nicht schon in dieser Zeit, also immer noch 20er, 30er Jahre, ein Umbruch stattfindet, der etwa Herbert Marcuse 1941 zu der These treibt, dass die Wissenschaft an sich technologisch geworden ist. Also das, was Wissenschaft ausmacht, nämlich einmal mehr, genau die Bereiche, nochmal erste These von Horkheimer, es geht von dem, was Wissenschaft ist im Sinne von Erfindung, die so allgemein Einzug halten ins gesellschaftliche Leben, bis zu dem, was Forscher machen, was Menschen sich unter Wissenschaft vorstellen und so weiter. Dass also Wissenschaft in sich, wie Herr Horkheimer das, Marcuse das schreibt, technologisch geworden ist. Was er damit meint, das ist ein Aufsatz, wo er diesen Gedanken erstmalig formuliert, einige Folgen moderner Technologie, 1941, das sind Überlegungen, die wiederholt er in seinem sogenannten Hauptwerk Der eindimensionale Mensch, vor 50 Jahren erschienen, 1964. Was er damit meint, ist, dass die Wissenschaften, und das entspricht ja auch eigentlich dem, was Horkheimer und auch wiederum Marcuse dann 1937 diskutieren als kritische Theorie im Unterschied zu traditioneller Theorie, dass die Wissenschaften abhängig sind von der Rationalität, also von der Art und Weise, wie sozusagen Gesellschaft als Prozess sich entwickelt, als vernunftgeleiteter Prozess sich entwickelt, beziehungsweise gesellschaftliche Entwicklung selber abhängig sein können von rationalen Überlegungen. Und jetzt ja aber etwas stattfindet, wo diese Rationalität verengt wird. Horkheimer nennt das instrumentelle Rationalität, Marcuse nennt das technologische Rationalität. Was dazu führt, ist, was dazu führt, dass Wissenschaft eben nicht einfach nur vom Profitmotiv abhängig ist. Also es nicht einfach nur so ist, man hat halt irgendwelche Forschung und dann muss man überlegen, wie man damit Geld kriegt und kann das vielleicht so im Freiraum Uni noch machen und dann sein Labor oder so, ja, sondern dass eine bestimmte Idee von Wissenschaft selber in die gesellschaftliche Struktur Einzug hält. Und das zeigt Marcuse 41, da noch relativ früh, heute sind das auch relativ gängige Erwägungen, die er da hat, zeigt er eben an der Entstehung der Arbeitswissenschaft in den 20er Jahren, am Taylorismus. Diesen Umbruch in den Wissenschaften. Also wo sozusagen nochmal ne, eigentlich die Idee wissenschaftlicher Fortschritt ist, dient irgendwie dem Menschen. Jetzt wird der Mensch selber in dieses wissenschaftliche Kalkül reingezogen. Auf ganzer Ebene. Also auf ganzer Ebene heißt die Arbeitswissenschaften, die ja auf Taylor zurückgehen, aber auch andere arbeiten dazu, machen Folgendes, ich zitiere mal Marcuse, die wissenschaftliche Anstrengung zielt darauf ab, Verschwendung zu beseitigen, die Produktion zu intensivieren und das Produkt zu standardisieren. Und dieses umfassende Modell zur Hebung der Profit- und Leistungsfähigkeit wird ausgegeben als die schließliche Verwirklichung des Individualismus, die in der Forderung gipfelt, und jetzt zitiert er, glaube ich, Taylor, ich bin nicht ganz sicher, weil in der Fußnote ein anderer angegeben ist, die Individualität der Arbeiter zu entfalten. Also das ist zumindest das erklärte Ziel der Arbeitswissenschaftler, die Individualität zu entfalten. Also nochmal, was passiert hier? Es ist eben nicht nur so, dass Wissenschaft erstmal ökonomisch verwertet wird, weil sie in irgendeiner Form, was weiß ich, Profit generiert, weil man dadurch irgendwas verkaufen kann oder wie auch immer, sondern Wissenschaft selber greift in den Produktionsprozess ein, indem sie auf verschiedensten Ebenen Produktionsprozesse optimiert, effizienter, effektiver macht. Auf verschiedenen Ebenen heißt letztendlich nicht nur in der Fabrik, sondern, was man wunderbar sehen kann, ab Jahrhundertwende bis in die 20er, 30er Jahre, auch im Nationalsozialismus und dann auch später bis heute eigentlich, in der Pädagogik, also eigentlich alle Strömungen der Reformpädagogik verfolgen im Kern kaum ein anderes Ziel als in letzter Instanz eine Optimierung menschlicher Lern- und Entwicklungsprozesse unter der Idee einer neuen Schule. Also das kann man sehr deutlich sehen später dann auch Nazi Peter Petersen, man kann es sehen bei Montessori. Für die Medizinentwicklung gilt dasselbe. Gerade, was wir nicht vergessen dürfen, was auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor ist, die Verkoppelung von Wissenschaft mit militärischen Zwecken. Also wir haben den Ersten Weltkrieg, der in seinen katastrophalen Auswirkungen ohne die Wissenschaft gar nicht denkbar wäre. Auf allen Ebenen, für den Zweiten Weltkrieg kommt noch hinzu der Einfluss der Psychologie. Was hier also passiert ist, Rationalität wird von einer kritischen Kraft zu einer Kraft der Anpassung. Was aber eben nicht heißt, dass man nicht trotzdem gewissermaßen an dem Ideal festhalten kann, kritisch zu sein. Ja, das Perfide ist nur, kann man sagen, für heute, also das wird gar nicht mal eine These, sondern es ist, glaube ich, ein Punkt, der irgendwie problematisiert werden muss, perfiderweise genau die Wissenschaften, die Forschung, die passieren, wo behauptet wird, dass es im Namen der Kritik ist, erweisen sich als besondere Vehikel der Anpassung. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich die Verhältnisse widersprüchliche Verhältnisse bleiben und da eine Flexibilität ist, sich entsprechend darauf einzustellen, innerhalb dieser Widersprüche auch agieren zu können. Hat auch damit zu tun, dass es eine zunehmende Abtrennung gibt, Verfachwissenschaftlichung, zwischen den einzelnen Wissen. Anders formuliert, wie Marcuse das nochmal im eindimensionalen Menschen sagt, die Naturbeherrschung bleibt mit der Beherrschung der Menschen verbunden. Wo das, was ich kurz sagen will, eine schöne Bemerkung, also ich finde, schöne Bemerkung gibt von Walter Benjamin aus der Einbahnstraße 1928, wo er sagt, diese Idee, dass Technik, was, oder in Klammern Wissenschaft, was zu tun hat mit Naturbeherrschung, wäre so, als würden wir einem Prügelmeister glauben, der sagt, das Ziel der Erziehung ist die Beherrschung der Kinder. Und Benjamin setzt dagegen, dass es doch eigentlich nicht um Naturbeherrschung geht, sondern genauso wie in der Erziehung um die Beherrschung des Generationenverhältnisses, in der Wissenschaft eben auch die Beherrschung des Verhältnisses von Natur und Menschheit. Ist im Schluss, sowieso fulminanten Schluss der Einbahnstraße zum Planetarium. Gleichzeitig passiert gesellschaftlich sozusagen jenseits der expliziten Orte, an denen Wissenschaft betrieben wird, etwas ganz anderes. Also passiert sozusagen in der Alltagsideologie von dem, was Wissenschaft ist, etwas ganz anderes. Nämlich Glauben und Wissen, schon länger, seit eigentlich der kopernikanischen Revolution, sind in der Neuzeit einem Bedeutungswandel ausgesetzt, der sich jetzt stark bemerkbar macht, nämlich Glauben bedeutet nicht mehr für Wahrheiten, sondern Vertrauen. Und Wissen bedeutet nicht mehr eine unbezweifelbare, sondern eine anzuzweifelnde, aber vertrauenswürdige Information zu besitzen. Also, es hat beim Thema Wissenschaft und gesellschaftlichen Verhältnis immer auch die Frage eine Rolle, wie weit die Wissenschaft sich mit dem, was sie macht, legitimieren kann. Und eine Verschiebung findet statt, nämlich dass sozusagen die Kategorie Wissen sich selber ändert und Wissenschaft auch vom Wissen getrennt wird. Also das heißt, ich habe ja eben gesagt, gerade wenn die Rationalität ihre kritische Kraft einbüßt, können Wissenschaften weiterhin für sich reklamieren, kritisch zu sein. Was aber eben zum Beispiel heißt, ich mache eine Entdeckung, die gerade deshalb als wissenschaftlich gilt, weil sie nach bestimmten Kriterien angezweifelt werden kann. Das kennzeichnet sie gerade. Also das unterscheidet sie von einem religiösen Dogma zum Beispiel. Was allerdings Konsequenzen hat, wenn man gleichzeitig ein gesellschaftliches Bild entwirft, also allgemeine Ideologie so funktioniert, dass Menschen sich dann doch eher an Dogmen orientieren wollen und sozusagen Wissenschaft oder Wissen und Glaube da auch permanent verkettet werden. Das hat damit zu tun, dass unser Wissen immer unbefriedigender wird und der Grad der Unzufriedenheit als Maßstab für den Fortschritt der Wissenschaft dienen kann. Das ist zumindest eine These, die der tschechische Philosoph Wilhelm Flusser aufgestellt hat. Also klingt manchmal so ein bisschen spinnerhaft, aber meine ich zumindest überdenkenswert. Je unbefriedigender ein Wissen, eine Erklärung, desto fortschrittlicher gilt. Als fortschrittlicher gilt sie. Ja? Also unbefriedigend auch in der Hinsicht, dass sie sozusagen Bedeutungsfragen ja nicht löst. Ne? Also wenn man jetzt fragt, warum existiert die Welt? Ja, denn keine Ahnung, man geht in die Kirche und dann heißt es ja, die existiert, weil Gott die geschaffen hat und dann 7 Tage und dann zur Ruhe gelegt und Adam, Eva und so weiter. Dann ist das Thema relativ schnell abgehandelt. Also mit Erklärung, die man offenbar, auf die man vertrauen kann. Ja? Hingegen eine Erklärung, die anfangen würde mit Urknall und mit irgendwelchen Kräfteströmen und Ausbreitung und Entropie und so weiter, die ist natürlich für die Frage, was bedeutet das alles, unbefriedigend. Und das bringt die Religion, also in einem falsch verstandenen Sinne auch die Metaphysik wieder ins Spiel. Und insofern sind heute Wissen und Glaube komplementär. Wir glauben an die Wissenschaft und halten das religiöse Erleben für eine Quelle des Wissens. Es gibt, wenn man jetzt sagt, naja, Flusser, das ist ja auch irgendwie so ein Strukturalist gewesen, man findet ähnliche Beobachtungen bereits auch in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Also wie sozusagen gerade die positivistischsten Abteilungen der Wissenschaft sich immer das Hintertürchen obskurster Religiosität und Spiritualismus offen halten. Ja? Übrigens kann man es heute noch nachvollziehen, wenn man sich etwa anguckt, die Art und Weise, wie jemand wie Stephen Hawking präsentiert wird. Ja? Also er selber, als der sozusagen schon auch durch seine schlimme Krankheit körperlich auf die reine positive Wissensexistenz reduzierte Wissenschaftler, hat dann diese sehr sorgende, tief religiöse Frau, also wo es dann auch wichtig ist, dass die sozusagen immer noch als das religiöse Gewissen dieses klaren Kopfes fungiert. Und viele andere Veranstaltungen sprechen auch dafür. Also übrigens nur kurze Fußnote, wenn ich die machen darf. Man kann sich ja immer bei der ganzen Angelegenheit fragen, was auch schon damals eine Frage war, dann später für Horkheimer auch Angriff auf die Metaphysik und Marcuse, kritische und Theorie und Philosophie. Wo bleibt denn die Philosophie? Ja? Und auch wenn man sich heute ansieht, was eben in so einem populärwissenschaftlichen Bereich an Philosophie vertreten wird, wo ja es nicht von ungefähr kommt, dass in der Bundesrepublik Also nicht mal solche wenigstens dann immer noch zumindest von ihrem Auftreten radikale Leute wie Žižek oder so am Start sind, sondern Richard David Precht. Ja? Wenn man sich ansieht, was der macht, macht er eigentlich Philosophiegeschichte, die mehr oder weniger so lehrbuchartig wiederholt, was so Platon bis Leibniz und Kant so gedacht wurde, und verkoppelt das mit vermeintlich, ja, mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaft und biologistisch. Also sagte man hier, das sind die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung. Und das finden wir aber auch schon bei Platon. Und seine Beispiele sind eigentlich immer das Familienleben. Ja? Also wie funktioniert so der Mensch in der funktionierenden Kleinfamilie? Und dann kann er einmal sagen, ja, da hat die Hirnforschung festgestellt, dass Männer so sind, auch wenn sie es gar nicht wahrhaben wollen, und Frauen sowieso. Ja? Und das finden wir aber auch schon philosophisch bestätigt bei Platon. Und das ganz Interessante ist, dass sozusagen ja eigentlich der absolute Widerspruch ist zu dem, was Philosophie eigentlich als Prima Philosophia mal beabsichtigt hat. Das wissenschaftliche Management, von dem Marcuse gesprochen hat, hat in den eben schon in der Einleitung war ja vielfach schon von Psychologie die Rede als sowieso positive oder positivistische Naturwissenschaft. Also man hat natürlich Sigmund Freud und auch mit bis heute ja im zentralen wie soll man sagen, eben auch Anerkennungsschwierigkeiten zu kämpfen, die Psychoanalyse in all ihren, vielleicht auch mitunter merkwürdigen Strömungen. Aber tatsächlich ist es so, dass eben einmal mehr auch mit Wissenschaft und Krieg, Rüstungswesen, Militärwesen, die Psychologie ebenfalls unter dem Stichwort Human Engineering, vor allen Dingen durch den Behaviorismus, genau das auch fortsetzt. Nämlich sozusagen, wie Marcuse das auch geschrieben hat, oder was eben Ziel war der Fordismus und Taylorismus, dass gewissermaßen eine Standardisierung des Menschen stattfindet nach vermeintlich wissenschaftlichen Kriterien zur Optimierung, zur Steigerung der Effizienz. Im psychologischen Sinne hatte das vor allen Dingen einen großen Bereich in den 20er Jahren erfasst schon, und das ist der Konsum. Also zu entdecken, dass man auch wissenschaftlich sozusagen nicht nur die Produktion optimieren kann, sondern auch das Kaufverhalten der Menschen, den Konsumenten adressieren kann im Hinblick auf seine Bedürfnisse, auch ein Begriff, der ja auftaucht, im Hinblick auf seine Begehren, auf seine versteckten Begehren, ist ganz entscheidend gewesen für die Entwicklung der neuen Wissenschaften, wie zum Beispiel auch Werbepsychologie oder das, was heute also diese ganzen Management- und Marketingfächer sind. Die haben eigentlich da ihren Ursprung. Zum Teil dann auch in Deutschland noch im Nationalsozialismus. Aber was die USA angeht, ist es eigentlich schon in den 20er Jahren im Gang. Also, im Prinzip so könnte man sagen, wie Marcuse das schreibt, Technologie, er redet da eben nicht von Technik, ist, so Marcuse, eine Form der Organisation und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und es ist eben problematisch, weil gar nicht mehr gefragt werden kann, wo bleibt denn da der Mensch? Sondern der Mensch ist, wie Marcuse das sagt, selber ein Bestandteil, ein Agent dieser technologischen Ordnung. Also wir können uns sozusagen gar nicht mehr rausnehmen und sagen, naja, aber ich will doch eigentlich was anderes, oder ich weiß, es gibt irgendwelche Zwänge und denen muss ich mich fügen, aber eigentlich habe ich immer noch so ein Wissenschaftsideal und forsche hier so ein bisschen rum oder muss jetzt erstmal mein AIP machen und dann nachher kann ich Kinderarzt werden oder irgendwas. Ja, also das kann alles sein, aber tatsächlich die strukturelle Ordnung, in der wir eingefügt sind, lässt diesen Spielraum zwar vielleicht individuell zu, aber eben nicht gesellschaftlich. Und das ist entscheidend, dass genau dieser sozusagen diese versprochene Vergesellschaftung des Fortschritts durch die Wissenschaft zunehmend abgeschnitten wird. Also Verwissenschaftlichung im Sinne von Technifizierung, Standardisierung, Regelung, ein Begriff, der dann in den 50er Jahren auftauchte und wichtig wurde, Kybernetik. Es geht dem schon voraus, bereits Ende des 19. Jahrhunderts auch, aber ab 50er, 60er Jahre wird es sehr entscheidend für die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft, ist die Popularisierung des Wissens. Also natürlich gibt es einen Fortschritt, Alphabetisierung und so weiter, Medien, Zeitschriften, das Kino, das Fernsehen, was auch transportiert wird, sind vielleicht kennen, also was die meisten vielleicht kennen, ist Was ist was? Diese Buchreihe für Kinder, die aus dem Amerikanischen kommt, How and Why, ab den 60er Jahren. Dann, es gibt eine lange Tradition in Deutschland, ist erst in den 2000er Jahren eingestellt worden, aus Ende des 19. Jahrhunderts, das neue Universum zum, für Jungen. Ja, es war auch, da fügt sich so langsam ein, ne? Also Mädchen machen so Puppenstube und Jungs, die sind dann auch schon mal so auf dem Mond und so. Also das neue Universum, was so Jahrbücher sind für Jungs, die dann informiert werden über alles von irgendwelchen Krabbelkäfern bis hin zu Sternreisen, die möglich sind oder fantastisch sind. Und zunehmend auch über bestimmte Illustrierte, wie zum Beispiel das Life Magazine, gibt es Bildbände, die sozusagen die Welt als wissenschaftlich erkannte Totalität vorstellen. Die Welt, in der wir leben. Ja, von bis, also von den Dinosauriern bis in die Gegenwart. Was sehr wichtig ist, weil es hier eben nicht nur geht um die Vermittlung von Wissen, sondern ganz zentral, also wir dürfen nicht vergessen, wir haben mittlerweile zwei Atombombenabwürfe, ohnehin Atombombentest, Kalten Krieg und so weiter. Es ist klar, dass Wissenschaft großen Anteil hat an den verheerenden Folgen des Krieges. Es geht auch um die Vermittlung von Wissenschaft, ein gesellschaftliches Bild von Wissenschaft und eben einmal mehr auch wissenschaftlicher Fortschritt, zu wissen, wo kommt der Mensch her, wie war das mit den Dinosauriern und so weiter. Also eben solche Bücher oder später auch über das Fernsehen nicht nur, dienen nicht nur als Wissensvermittler, sondern eben vor allem Wissenschaftsvermittler. Insofern kann man sagen, was hier passiert, Wissenschaft eben nicht mehr nur Produktionsmittel oder Produktivkraft, sondern spätestens eben, wie gesagt, durch Zweiten Weltkrieg, Atombombe, aber eigentlich auch schon längst durch den Ersten Weltkrieg oder die Kriege vorher, Wissenschaft als Destruktivkraft, als Destruktionsmittel, was dann sich widerspiegelt, das kommt ja dann durch in den 70er Jahren durch das entstehende ökologische Bewusstsein und so weiter, sozusagen als ethische Frage für den einzelnen Wissenschaftler. Also ich glaube übrigens, dass der Bund demokratischer Wissenschaftler nicht unmittelbar ein Resultat von 68 ist. Bin nicht sicher, aber ich meine, dass der erst viel später entstanden ist. Also nämlich genau schon wichtig ist, als Wissenschaftler selber gewissermaßen auf die Legitimationsfrage zurückgeworfen zu sein, da kann ich das überhaupt verantworten, was ich mache. Ja, also das eben nicht mehr so ohne weiteres trennbar ist, wie das ja auch so in alten Filmen noch so ohne, auch ohne Umschweife dargestellt wird, da wird an irgendwelchen Tieren rumgebastelt oder so Kinder vermessen und so, ja, das macht man dann mal so nebenbei, ja, sonst, dass so eine Frage da ist oder wie das mit Einstein ist, ja, das wenn man sich zum Beispiel durchliest, den Briefwechsel zwischen, ein ganz kurzer Briefwechsel, nur glaube ich aus drei Briefen besteht, zwischen Einstein und Sigmund Freud über die Frage, warum Krieg, ne, ist sozusagen, merkt man schon, die sind beide als Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Perspektiven völlig hilflos für diese, für eigentlich das, was sie angerichtet haben, ja, also, oder nicht angerichtet haben, sondern wo sie eigentlich ja was zu beitragen müssten. Ja, also Einstein eben als Naturwissenschaftler, als Physiker, Mathematiker und Freud als derjenige, der eigentlich sagen müsste, ja, Menschen machen Krieg, weil. Ja, kann aber nicht. Also natürlich kann er solche Antworten geben und es leuchtet auch so ein bisschen durch. Bei Freud ist er immer eher so ein bisschen pessimistisch. Aber der weiß ganz genau, das kann nicht die Antwort sein. Also das kann nicht sein, dass ich jetzt rausfinde, naja, menschliche Libido, Thanatos-mäßig, dann ist es halt so. Und diese Problematik kommt, wird eben zurück, also dass sozusagen destruktive Kräfte durch Wissenschaften freigesetzt werden, die wird zurückgeworfen auf den Wissenschaftler, auf die Wissenschaftlerin selber und spiegelt sich dann eben in diesen ganzen Verschiebung der Problematik von Wissenschaft in die Ethik. Ja? Verantwortung, darf ich das? Dürfen das andere? Ne, das, natürlich auch das, dessen wird man sich bewusst. Günther Anders hat das genannt, die Differenz zwischen Herstellen und Vorstellen. Also ich kann immer mehr machen, es ist aber gleichzeitig klar, dass damit Kräfte geweckt werden, die, wenn sie dann, ne, das spiegelt sich auch in den ganzen James-Bond-Filmen wieder, wenn die in falsche Hände geraten, uiuiui. Ne? Und das, so mit Dampfkraft und so, das ist alles noch relativ überschaubar. Aber wie ist das jetzt mit der Atombombe? Ja? Und einmal mehr bleibt es aber in diesem technologischen System letztendlich von Fachwissenschaften an einzelne gewissermaßen Fakultäten delegiert, darüber dann Urteile zu fällen, ob man das darf oder nicht. Mit vielleicht auch noch so perfiden Rückkopplung, dass die Wissenschaftler selber sagen, na, das können wir gar nicht entscheiden und dann gibt es so als, wo auch die Frage ist, ist das eigentlich eine Wissenschaft oder nicht, aber dann gibt es noch gibt's noch eine juristische Lösung. Ja? Also man kann es auf wissenschaftlicher Basis nicht entscheiden, also greift an der Stelle das Recht ein und in der Konsequenz vielleicht der Staat. Was für die 70er Jahre weiterhin kennzeichnend ist, dass Anfang der 70er Jahre es scheinbar, also Anfang der 70er Jahre in den Fabriken, also ja, in den Fabriken Automationsprozesse sich durchsetzen, Automatisierung der Produktion. Was, wenn man sich die Literatur aus der Zeit ansieht, Ende 60, Anfang 70 bis Mitte 70, klar ist, Wissenschaftskritik, auch aus marxistischer Sicht und vielleicht auch so orthodox-marxistischer Sicht oder ML-Sicht, wird sehr klar daran orientiert, was bedeutet Wissenschaft für die Klassengesellschaft? Mit der Option zu sagen, ja klar, das ist Wissenschaft dient dem Kapital und ein Effekt davon ist, dass zum Beispiel Kraft der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch die Automatisierung Arbeitsplätze verschwinden. Ja? Das wurde zu dem Zeitpunkt von vielen Arbeiterinnen und Arbeitern selber noch wahrgenommen, die Automatisierung, selbst wenn sie darüber nicht die Arbeitsplätze verloren haben, als, ganz wichtiger Punkt, als Entfremdung. Ja? Je mehr die Maschine Einzug hält in den Betrieb, umso mehr bedeutet es nochmal einen Schritt der Entfremdung in der Produktion. Das ist deshalb wichtig, wer schreibt zum Beispiel darüber, Anfang der 70er Jahre, André Gorz. Weil genau dieselben Leute wenige Jahre später sagen, nein, stimmt gar nicht, diese Automatisierungsprozesse durch zum Beispiel die mikroelektronische Revolution dann bedingt, die könnten sogar dazu führen, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse sich selbst überleben. Und es ist eben nicht eine Entfremdung, sondern bedeutet, dass es auch ein Zugewinn sein kann an Eingriffsmöglichkeiten in den Produktionsablauf. Also, haben nicht alle gesagt, aber es hat sich durchgesetzt, darüber diese Formel zum Beispiel vom Wissenskommunismus. Ja? Also, es ging dann eben bis in die Anfänge von Internet rein. Ich glaube, heute gibt es immer noch so einige, die das so ein bisschen vertreten. Nämlich, dass genau durch diese nochmalige Transformation von Wissenschaft und Wissen Ende der 70er Jahre durch die dann schon unter dem Stichwort postindustrielle Gesellschaft, postmoderne, durch die Mikroelektronik, also Verschiebung von Wissen in Information, dass darüber eigentlich Wissenschaft zunehmend verfügbar wird, Wissen verfügbar wird und eine kommunistische Gesellschaft entsteht, weil angeblich alle prinzipiell Anteil haben könnten an den Vorrat wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die demokratische Variante davon ist im Prinzip in den Kommunikationstheorien aufgehoben. Also darauf Wert zu legen, einmal mehr, auch im Sinne von Ethikkommission und so weiter, darauf Wert zu legen, eine Expertenkommission zu haben, Expertenkultur zu haben. Ja, also dass es darum geht, dass sozusagen der Prozess von wissenschaftlicher Entwicklung und Verantwortung dafür überlassen wird, Experten, die auf verschiedensten Ebenen, gerade wenn sie fachwissenschaftlich voneinander getrennt sind, ins Gespräch kommen, kommunizieren. Geht gleichzeitig einher auch überhaupt mit der Entwicklung der Universität, wie wir sie heute haben. Also natürlich ist der entscheidende Schritt nochmal Bologna, aber in den 70er Jahren die Massenuniversität, an der überhaupt Curriculen eingeführt werden. Auch nochmal als mit Zugriff auf das amerikanische System. Aber das ist erst in den 70er Jahren wirklich diese Fächerkanonisierung gibt darüber, was im Sinne eines Curriculums gelernt werden muss in den einzelnen Fächern. Also das heißt, eine Standardisierung da auch stattfindet. Was als Effekt unter Bedingung der technologischen Gesellschaft heißt, dass eben Universität mehr und mehr trennt Forschung und Lehre. Also ich glaube, dass man heute kaum noch, selbst wenn man nachher in irgendwelchen Graduiertenkollegs landet oder Promotionskolloquien, kaum noch faktisch mit Forschung zu tun hat, es sei denn, man hat selber ein privates Forschungsprojekt, an dem man arbeitet für seine Doktorarbeit. Aber genau das, was die Universität da eigentlich mal beanspruchte zu sein, findet dann nicht mehr statt. Was das heißt, ich mache jetzt so noch zwei letzte Punkte, was das heißt, ist, dass letztendlich, also vielleicht nochmal im Rückgriff auch auf diese Formulierung von Marx, der Unterschied zwischen Lernfabrik und Wurstfabrik ist eigentlich irrelevant für die Kapitalakkumulation, ist, dass faktisch der Status von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als produktive Arbeiter zunehmend genauso unterm Leistungsdiktat steht wie alle anderen Tätigkeiten auch. Also das heißt, das Ziel wissenschaftlicher Arbeit bemisst sich an einmal mehr auch Effizienz und Effektivität und der gerade auch in den klassischen Institutionen, die Universität, aber eben auch in den privaten Forschungsbereichen, ist wissenschaftliche Forschung zunehmend einem Leistungsdruck unterworfen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Naturwissenschaftler davon hier auch was erzählen können, dass natürlich die Ergebnisse immer positiv sein müssen. Ich selber kenne mehrere Beispiele aus der Medizin, wo alleine um damit einen Promotionsabschluss zu machen, Untersuchungsergebnisse nicht gefälscht wurden, aber bestimmte Ergebnisse einfach weggelassen wurden, um damit immer noch die Resultate zu erzielen, die A, garantieren, dass man damit seinen Abschluss kriegt und B, die Pharmafirma, die das, die Untersuchung teilfinanziert hat, auch zufrieden ist und damit ja, dann eben auch ihre Geschäfte machen kann. Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind alles Einzelfälle, aber das Entscheidende ist, mittlerweile eine Struktur zu haben, die sowas eben nicht als Einzelfall zulässt, sondern als eigentlich ein relativ normales Verfahren, sich irgendwie als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler über Wasser zu halten. Das ist ungefähr so auf derselben Ebene, wie man bei allen Bewerbungen immer schreibt, dass man so für ein teamfähiger, offener, leistungsbereiter Mensch ist. Ja? Also es ist kein Mensch, das ist Unsinn. Und das, eigentlich will man das auch nicht. Also das wären die größten Unsympathen, die man so vor sich hätte, die wirklich genauso sind, wie man sich ja darstellen muss. Und das funktioniert, meine ich, auf der Ebene sozusagen der Selbstlegitimation, der Selbstbewerbung von Wissenschaft und wissenschaftlicher Forschung nicht anders. Also das heißt, dieser Faktor der Ideologie von Wissenschaft wird zunehmend wichtiger, wo die Wissenschaft selbst eigentlich verschwindet und in Technologie aufgeht. Die 10. These von Horkheimer lese ich vor. Ist hier bei ihm auch die letzte. Kann man so ein bisschen sagen, das hat er so mit Absicht gemacht. 10 Thesen nur. Bei Marx sind es 11 Thesen. Feuerbach, und die 11. These ist, kennt ihr alle, warum bisher haben die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und das lässt er sozusagen strategisch weg, aber so eigentlich mit so Augenzwinkern weiß man, dass das käme jetzt auch noch so als 11. These darunter. Jedenfalls schreibt er als 10. These: Soweit mit Recht von einer Krise der Wissenschaft gesprochen wird, ist sie von der allgemeinen Krise nicht zu trennen. Die geschichtliche Entwicklung hat eine Fesselung der Wissenschaft als Produktivkraft mit sich gebracht, die sich in ihren Teilen, dem Inhalt und der Form, dem Stoff wie der Methode nach auswirkt. Außerdem wird die Wissenschaft als Produktionsmittel nicht entsprechend angewandt. Das Begreifen der Krise der Wissenschaft hängt von der richtigen Theorie der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation ab. Ja, das Begreifen der Krise der Wissenschaft hängt von der richtigen Theorie der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation ab, denn die Wissenschaft als eine gesellschaftliche Funktion spiegelt in der Gegenwart die Widersprüche der Gesellschaft wider. Also das Begreifen der Krise der Wissenschaft hängt nicht von einer anderen Wissenschaft ab, die besser wäre oder klüger wäre als die Wissenschaft, sondern was Horkheimer natürlich meint, ist, also hier geht es nicht darum zu sagen, zum Beispiel das Begreifen der Krise der Naturwissenschaft hängt von der Soziologie ab oder so, sondern es geht darum, eine andere Matrix zu haben, gewissermaßen, nach der überhaupt erfasst werden kann, was in einer widersprüchlichen gesellschaftlichen Struktur bestimmte gesellschaftliche Bereiche wie etwa den der Wissenschaft zu Krisenphänomenen bringt. Und diese richtige Theorie, kann man natürlich auch sagen, woher weiß der, was eine richtige Theorie ist, aber diese richtige Theorie wäre eben eine kritische, die sich nicht auflösen lässt darin, wie das ja heute gang und gäbe ist, dass man so sagt, ich bin Sozialwissenschaftler und meine Arbeitsgebiete sind kritische Theorie und so weiter. Ja, also steht bei meinen biografischen Angaben auch immer, aber eigentlich ist es ja total widersinnig, weil das stimmt ja gar nicht. Also wenn das so wäre, ja, wenn das lediglich ein Arbeitsgebiet ist, weiß man, man hat die falsche Theorie. Dann hat man vielleicht mit Glück die richtige Wissenschaft erwischt, aber betreibt die Theorie eben nur als Teil einer kanonisierten Wissenschaft innerhalb der verwaltenden Welt, wie wir sie haben. Und jetzt höre ich mal auf.